Kundgabe 834. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.03.1939. Rhythmus. Naturerscheinungen. Im gleichen Rhythmus wiederholen sich die merkwürdigsten Erscheinungen. Und es ist darin schon göttliches Wirken ersichtlich, das diese Gleichmäßigkeit zum Naturgesetz gemacht hat. Wäre alles im Leben der Geschöpfe, in der Natur und ihren Erscheinungen, ein ungeordnetes, willkürliches Sich-Äußern geistiger Kraft, dann würde bald ein unglaubliches Chaos die Folge sein und das Bestehen einzelner Schöpfungen sehr leicht in Frage gestellt. Denn nur in der geregelten Tätigkeit der die Natur beeinflussenden geistigen Kräfte liegt die Sicherheit für das Bestehen der Schöpfung. Gerade diese Regelmäßigkeit aller Naturvorgänge ist ein Faktor, der sehr beachtet werden muss und der augenfällig einen Gesetzgeber erkennen lässt, dessen Weisheit und Allmacht über alles erhaben sein muss, um die Gesamtschöpfung in solcher Regelmäßigkeit leiten zu können. Und dass sich weiter diese Naturgesetze seit ihrem Bestehen unverändert erhalten haben, dass die Entwicklung der Lebewesen in immer unveränderter Form sich vollzieht, dass gleicherweise der Mensch in allen körperlichen Funktionen stets und ständig bestehen bleibt, und das seit Beginn der Schöpfung, ist unbestreitbar ein Beweis einer unergründlichen Machtvollkommenheit und müsste so nach bei einigem Nachdenken schon den Menschen in einem Glaubenszustand versetzen. Denn das gesamte Universum zu lenken, in immer gleichbleibender Ordnung ist wahrlich etwas, was den Menschen nicht zweifeln lassen dürfte, dass auch ein Lenker des Weltalls sein muss, dessen Willen alles Geschaffene ohne Ausnahme untersteht. Und der Glaube daran lässt nun auch ein Gefühl der Ehrfurcht und der Liebe diesem Lenker des Weltalls gegenüber aufkommen. Die Erde mit allen ihren Naturerscheinungen ist schon dem denkenden Menschen ein Wunderwerk. Doch wie endlos vielseitig ist die Gesamtschöpfung und wie präzise vollziehen sich in ihr die zum Bestehen des Ganzen unbedingt nötigen Erscheinungen und sind im gleichen Rhythmus immer wieder zu erkennen. Amen.